Vor 40 Jahren leitete Genosse Kim Il-sung die Arbeit des Bezirks Nordhwanghae vor Ort an. Aus diesem Anlass fand am 27. September eine Veranstaltung statt, an der die Mitarbeiter der Partei und Marktorgane, Massenorganisationen, Institutionen und Betriebe des Bezirkes teilnahmen. In seinem Gedenkreferat verwies der Vorsitzende des Parteikomitees des Bezirkes Nordhwanghae darauf, dass Kim Il-sung im September 1975 bei der Besichtigung der verschiedenen genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetriebe wie der genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetriebe Ryongchon und Chimchon im Kreis Hwangju die Aufgaben und Wege zur Wirtschaftsentwicklung und Verbesserung des Volkslebens des Bezirkes Licht erhellt hatte. Alle sollten die unvergänglichen Verdienste der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il ewig glorifizieren und sich festgeschafft, um Genossen Kim Jong-un für den endgültigen Sieg beim Aufbau eines starken sozialistischen Staates tatkräftig einsetzen.